Nach den Zahlen, die Sie gerade angeführt haben, muss man wohl annehmen, dass die Energiewende in Deutschland auf einem guten Weg ist. Aber wohin soll der Weg eigentlich führen? Was ist denn genau das angestrebte Ziel? Das Ziel wurde im Laufe der Jahre immer wieder modifiziert. Anfang der 1990er Jahre war nur davon die Rede, dass der Strom aus erneuerbaren Energien bevorzugt ins Stromnetz eingespeist werden soll. In diesem Zusammenhang würde ich gern auf das Erneuerbare Energiegesetz, das EEG, aus dem Jahre 2000 verweisen. Hier sind einige wichtige Ziele formuliert. Auch heute noch wird dieses Gesetz, natürlich in der aktualisierten Neufassung EEG 2017, als eines der weltweit erfolgreichsten Instrumente zur Förderung erneuerbarer Energien angesehen. Der Klimaschutzplan 2050 der Bundesregierung sieht jedoch vor, die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu den Werten aus dem Jahr 1990 auf 80-95% zu senken. Und von diesem ehrgeizigen Ziel sind wir noch weit entfernt. Praktisch hieße das doch, dass Deutschland seinen gesamten Energiebedarf bis zum Jahr 2050 nahezu klimaneutral, also hauptsächlich aus regenerativen Energiequellen wie Wind- und Wasserkraft, Sonnenenergie, Geothermie oder nachwachsenden Rohstoffen decken müsste. Zudem zielt dieser Plan nicht nur auf den Stromverbrauch ab. Vielmehr wird betont, dass der gesamte Energieverbrauch weitestgehend durch erneuerbare Energiequellen bestritten werden soll. Das würde auch den Verkehr sowie die Heizungen und Kühlsysteme der Haushalte, öffentlichen Gebäude und Industrieunternehmen einschließen. Und was soll ich angesichts der aktuellen Werte sagen? Bei den Heizungen ist der Anteil der regenerativen Energien 2019 lediglich um 0,2 Prozentpunkte gestiegen. Im Verkehr gab es sogar überhaupt keinen Anstieg. Hier lag der Anteil der erneuerbaren Energien mit 5,6% auf dem Niveau des Vorjahres. Da muss sicher noch einiges passieren.